Oft kann ein Mann, der anfängt zu reden, nicht wieder aufhören, wenn er nicht unterbrochen wird. Aus demselben Stempel bist du geprägt. Wir haben gesagt und sagen es noch und wollen damit ein Ende machen. Die Erde und alles, was sie enthält, ist auf Vergänglichkeit aufgebaut. In dieser Zeit ist sie erst recht wandelbar geworden, denn alle Dinge haben sich verkehrt. Das Hintere nach vorn, das Vordere nach hinten, das Untere nach oben, das Obere nach unten, das Böse ins Recht. Einen treuen Freund zu finden ist auf Erden fast ebenso möglich geworden, als einen Lichtschein zu greifen. Alle Menschen sind mehr zum Bösen als zum Guten geneigt. Und tut jemand etwas Gutes, so tut er es aus Furcht vor uns. Beachte, prüfe, sieh und schau, was nun die Menschenkinder auf Erden haben, wie sie Berg und Tal, Stock und Stein, Gefilde, Alpen und Wildnisse, des Meeresgrund und der Erdentiefen um irdischen Gutes willen durchwühlen, wie sie Schächte, Stollen und tiefe Gruben in die Erde hineingraben, der Erde Adern bohren, wie sie Wälder fällen, Wände, Zäune, Häuser den Schwalben gleich zusammenkleben, das Erdreich ackern, Zinsen aufhäufen, viele Knechte und Mägde halten, stolze Pferde reiten, von Gold, Silber und edlen Steinen, von reichen Gewändern und allerlei anderem Besitz ihre Häuser und Kästen gefüllt haben, Wollust und Wonne genießen, wonach sie Tag und Nacht trachten. Was ist das alles? Alles ist eitel, eine Krankheit der Seele, vergänglich wie der gestrige Tag. Mit Krieg und mit Raub gewinnen sie es, denn je mehr besessen, je mehr geraubt. Zu Streit und Zerwürfnis lassen sie es als Erbe. Oh, die sterbliche Menschheit lebt stets in Ängsten, in Trübsal und Leid, in Furcht und Grauen. Dennoch ist das Allerschwerste, dass kein Mensch wissen kann, wann, wo und wie wir über ihn urplötzlich herfallen und ihn jagen, den Weg der Sterblichen zu gehen. Diese Bürde müssen tragen Herr und Knecht, Mann und Weib, reich und arm, gut und böse, jung und alt. O bittere Aussicht, wie wenig achten die Toren darauf. Wenn es zu spät ist, wollen sie alle fromm werden. Das ist alles Eitelkeit über Eitelkeit und Beschwerung der Seele. Darum lass dein Klagen und tritt in welchen Stand du willst. Du findest überall Gebrechen. Aber kehre dich vom Bösen und tue das Gute. Suche den Frieden und übe ihn immer. Über alle irdischen Dinge aber liebe ein reines Gewissen. Und auf das wir dir recht geraten haben, darum kommen wir mit dir vor Gott, den Ewigen, den Großen und den Starken. Der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter, die vier Erquicker und Helfer des Jahres, wurden uneins in großem Streite. Jeder von ihnen rühmte sich seines guten Willens in Regen, Wind, Donner, Hagel, Schnee und in jeder Art Witterung. Und es wollte jeglicher in seinem Wirken der Beste sein. Der Frühling sprach, er erquicke und mache üppig alle Frucht. Der Sommer sprach, er mache reif und zeitig alle Frucht. Der Herbst sprach, er bringe und schaffe den beiden anderen in Scheuer, in Keller und in die Häuser alle Frucht. Der Winter sprach, er verzehre und verbrauche alle Frucht und vertreibe alles giftige Gewürm. Sie rühmten sich und stritten eifrig. Sie hatten aber vergessen, dass sie sich unabhängiger Herrschgewalt rühmten. Genauso tut ihr beide. Der Kläger beklagt seinen Verlust, als ob es sein rechtes Erbe wäre. Er denkt nicht, dass es von uns verliehen worden. Der Tod wieder rühmt sich berechtigter Herrschgewalt, die er doch nur von uns zu lehen empfangen hat. Jener beklagt, was nicht sein ist, dieser rühmt sich einer Gewalt, die er nicht aus sich selber hat. Jedoch der Streit ist nicht ganz ohne Sinn. Ihr habt beide wohl gefochten. Jenen zwingt sein Leid zur Klage, diesen der Angriff des Klägers, die Wahrheit zu sagen. Darum, Kläger, habe Ehre. Du, Tod aber, habe den Sieg. Jeder Mensch ist dem Tode sein Leben, den Leib der Erde, die Seele uns zu geben, verpflichtet. Immer wachender Wächter aller Welt, Gott über alle Götter, wunderwirkender Herr über alle Herren, Quell, aus dem alle Güte fließet, Heiligmacher aller Heiligen, Kronverleiher und die Krone selbst, Lohngeber und der Lohn selbst, der Engel Freude und Wonne, Greis und Jüngling zugleich, erhöre mich. O Licht, das keines andern Lichtes bedarf, Licht, das alles Licht außer dir überstrahlt und verfinstert, Schein, vor dem jeder andere Schein verschwindet, Licht, das im Anbeginn der Welt gesprochen hat, es werde Licht. Feuer, das ewig brennt, Anfang und Ende zugleich, erhöre mich. Heil und Seligkeit über alles Heil, Weg ohne Irrweg hin zum ewigen Leben. Leben, aus dem alle Dinge ihr Leben haben, Wahrheit über alle Wahrheit, Ausfluss aller Stärke, Helfer in allen Gebrechen und Fehlern, Sättigung der Dürftigen, Labung der Kranken, Schlussstein der himmlischen Harmonie, einziger Erkenner aller menschlichen Gedanken, allein wirkender Lenker aller Gestirne, gewaltiger, herrlicher Meister des himmlischen Hofes, Gesetz, vor dem alle himmlische Ordnung nimmer aus ihrer ewigen Angel treten kann, lichte Sonne, erhöre mich. Aller Seuchen hilfreicher Arzt, einziger Vater aller Schöpfung, Belohner aller guten Werke, einzig gerechter Richter, aus dessen Anordnung keine Sache in Ewigkeit weicht, erhöre mich. Nothelfer in allen Ängsten, ewiger Freudespender, Wirt und Hausgenosse aller guten Menschen, Jäger, dem keine Spur verborgen bleibt, gnädiger Erhörer aller zu dir Rufenden, erhöre mich. Naher Beistand aller Bedürftigen, Tröster aller auf dich Hoffenden, den Hungrigen Sättiger, aus etwas nichts allvermögender Schöpfer, Erhalter und Vernichter des Lebens, der du alle Dinge erdenkst, gestaltest, entwirfst und malst, erhöre mich. Ewige Leuchte, ewiges Licht, rechtsteuernder Schiffer, dessen Fahrzeug niemals untergeht. Bannerträger, unter dessen Banner niemand den Sieg verliert. Des Erdbodens Baumeister, der Meereswogen Bändiger, der unsteten Lüfte Mischer, der Feuerglut Entfacher, aller Elemente Schöpfer, des Donners, Blitzes und Nebels, des Hagels, Schnees und Regens, des Regenbogens und des Windes, des Reifes und aller ihrer Wirkung einziger Meister, aller Sanftester, Allerstärkster und allerbarmherzigster Schöpfer. Erbarme dich und erhöre mich. Schatz, aus dem alle Schätze entsprießen, Brunnen, aus dem alle reinen Quellen fließen, Führer, mit dem niemand irre geht, Nothelfer, zu dem alle guten Dinge wie die Biene zum Weisel sich drängen. Ursache aller Ursachen, erhöre mich. Gut über alle Güter, allerwürdigster Herr Jesus, empfange gütig die Seele meiner über alles geliebten Frau. Die ewige Ruhe gib ihr. Mit deiner Gnadentau labe sie, unter dem Schatten deiner Flügel behalte sie. Nimm sie, o Herr, in den vollkommenen Frieden, wo die Geringsten wie die Größten ihr Genügen haben. Lass sie, Herr, wohnen in deinem Reiche bei den ewigen seligen Geistern, von dannen sie gekommen ist. Mich schmerzt Margareta, mein auserwähltes Weib. Gönne ihr, gnadenreicher Herr, in deiner allmächtigen und ewigen Gottheit Spiegel, in dem alle Engelchöre ihr Licht finden, sich ewiglich zu sehen, zu beschauen und zu erfreuen. Alles, was unter des ewigen Fahnenträgers Fahne gehört, es sei welche Kreatur immer, helfe mir aus Herzensgrunde in Seligkeit und Innigkeit sprechen. Ein Amen.